Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu unserer großen Buß- und Betttag-Folge. Willkommen, Zeilenende. Hallo, lieber Aushilfs-Jedi. Ja, nachdem Allerheiligen sich so als großer Erfolg herausgestellt hat, sprechen wir heute einfach mal über den Buß- und Betttag. Ja, ich glaube, der war kein großer Erfolg, weil der ist ja irgendwann in der 5. Staffel gecancelt worden und ist jetzt nur noch ein Feiertag in Sachsen. Genau, wir Sachsen feiern ihn noch, alle anderen feiern ihn nicht mehr. Ich glaube, der ist damals der Pflegeversicherung zum Opfer gefallen. Ja, richtig? Irgendwie sowas, er zahlt bei irgendeiner Versicherung dafür mehr. Also ich finde, der Bußtag kann im Osten und auch in einigen westdeutschen Bundesländern dann zukünftig wieder häufiger eingeführt werden, wenn ich so an die Wahlprognosen für blaue Parteien denke. Aber das ist ein anderes Thema, über das wollen wir heute ja nicht sprechen, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig? Doch, also du kannst gerne auch erklären, warum der Buß- und Betttag eigentlich abgeschafft wurde und warum er dringend wieder eingeführt werden sollte. Aber ansonsten hätte ich auch gute Fragen für dich. Ja, ich habe eigentlich nur eine gute Frage. Was feiern wir an dem Tag eigentlich? Also warum hast du frei? Kannst du mir das bitte erklären? Weil wenn du das nicht kannst, dann darfst du ja nicht frei haben. Das wissen wir ja alle in guter Radiosendungsmanier. Also im Grunde muss man dazu sagen, der Buß- und Bettag hatte nichts mit dem Bett zu tun, sondern tatsächlich mit dem Beten. Also an diesem Tag sollst du beten und Buße tun. Und das kann man im Bett nicht. Und ich vermute, während quasi die Katholiken, ja, die Beichte haben, ja, musste man den Protestanten diesen einen Tag quasi geben, an dem sie einfach auch mal Buße tun können und beten. Okay. Quasi wahrscheinlich für die Vergebung der Sünden, weil kurz danach kommt ja Jesus, der wird ja erst geboren und da kann noch gar nicht da alle Sünden aufnehmen. Ja. Und der wird ja erst zu Ostern dann irgendwie, genau, hingerichtet. Jesus ist erst zu Ostern reif. Das muss man ja immer noch sagen. Also man muss das schon so benennen, wie es ist. Also Jesus ist Opfer der Todesstrafe und wurde hingerichtet. Mhm. Also man muss das einfach gnadenlos so framen. Das heißt, die Römer haben ihn hingerichtet mit Todesstrafe. Ja, und zwar auf ziemlich barbarische Art und Weise. Ja, aber wie gesagt, damals war die Todesstrafe noch aktuell und er wurde hingerichtet. Ja. Man weiß auch nicht, ob er möglicherweise nicht nachts im Knast noch gefoltert wurde. Ja. Also, wie gesagt, das ist im Grunde ist das christliche Volk in Amerika ganz in der Tradition der christlichen Geschichte der Römer. Ja. Also denn die Römer haben ihn ja quasi hingerichtet. Und die Protestanten haben das all das ja nicht. Und deswegen brauchten die wahrscheinlich einen Tag, an dem sie Buße tun können und beten. Okay. Klingt. Es kann natürlich auch sein, jetzt da darfst du nicht vergessen, der Christenmensch, der Katholik war, ja, der hatte ja einen Tag, auch an dem, also der brauchte ja keinen Tag, an dem er Buße tut und betet. Denn der Katholik konnte ja quasi mit seinem ersparten Geld hingehen und Ablasshandel machen. Ja. Das heißt auf Deutsch, der konnte Ablass kaufen, der konnte zur Beichte gehen, all das. Das heißt, der Katholik hatte da kein Problem. Der Protestant wiederum, ja, hatte weder ein kapitalistisches Ventil für seine Sünden, noch eine Gesprächstherapie in der Kirche. Mhm. Und möglicherweise musste der Protestant trotz allem genügend Ave Marias beten und Vater Unser oder sowas beten. Da hat er sich einfach selber überlegt, wie viel er da machen kann. Mhm. Und dafür wurde dann einfach ein Tag eingeführt, damit er einfach an diesem Tag von morgens bis abends einfach durchbeten kann, weil ist ja so verkehrt nicht. Ja. Oder? Das klingt gut. Meinst du, der Protestant hat so lange protestiert, bis er seinen Feiertag bekommen hat? Das kann, ich glaube, das ist eher anders zu sehen. Okay. Ich glaube, der Protestant ist damals einfach nicht zur Arbeit erschienen, hat sich einfach krank gemeldet, weil er einfach gesehen hat, 22.11, wahrscheinlich ist das auch noch irgendein Bibelvers bei irgendwem, keine Ahnung, Lukas 22.11, du sollst nicht zur Arbeit gehen, sondern beten. Ja. Ja, klingt. Oder du sollst Buße tun. Klingt irgendwie plausibel. Jochen 22.11, du sollst Buße tun. Ja. Oder Lindner 22.11, du sollst den Porsche mal zu Hause lassen. Das kann auch sein. Also, ja, man weiß es nicht. Ja, okay. Ja, okay. Oder, keine Ahnung, Brecht 22.11, du sollst heute keine Diamantengeschäfte machen. Man weiß es nicht. Kann ja alles sein. Mal sehen, ob den noch irgendjemand versteht zu diesem Zeitpunkt oder ob er sich noch andere verbale Entgleisungen geleistet hat bis dahin. Naja, ich muss ihn mal in Schutz nehmen. Doch, ich muss ihn tatsächlich mal in Schutz nehmen, weil das für mich Schlimme ist, ja, man kennst du Jürgen Klopp? Ja. Gut, wenn dir Jürgen Klopp ein Begriff ist, dann kennst du auch die Aussage, fragen Sie mich nicht nach einer Pandemie, ich bin hier ein Fußballtrainer, der eine bescheuerte Kappe trägt, fragen Sie mich nicht nach Fußball, fragen Sie mich nicht nach einer Pandemie, ich bin nur ein komischer Typ. Ja. Ja? Das Problem ist, Richard David Brecht fragt man auch alles ständig. Und dadurch, dass er quasi als Philosoph ja quasi sowieso Universalgelehrter ist, weil er muss ja einfach, also seine Profession ist ja einfach nur nachdenken über Dinge. Ja, das ist richtig. Und weil man ihn fragt, denkt er einfach nach, manchmal länger, manchmal kürzer, und er ist quasi in der Lieferpflicht und in der Bringpflicht. Ja. Wärst du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben, sagt man ja auch, aber er ist ja eh Germanist, also spielt's eh keine Rolle. Ja, ich wollte gerade sagen, also der wichtige Unterschied ist tatsächlich, dass er ja von Haus aus Germanist ist, weil Heraklit, einer unserer ganz Großen, der hat am Ende einfach seine Fresse gehalten. Ja, aber den hat auch RTL nicht gefragt. Ich glaube, Heraklit würde auch nicht mit RTL sprechen, weil der hatte sowas wie Prinzipien. Na gut, aber wie gesagt, an der Stelle, man fragt ihn halt auch einfach und die Schwierigkeit ist halt einfach, Die Zeitung kann ja nicht schreiben, Brecht schweigt. Warum? Weil dann die nächste Frage auf die nächste Schlagzeile wäre, wann bricht Brecht schweigen? Ja, ist doch super. Und das ist so ein Zungenbrecher. Wann bricht Brecht schweigen? Ja. Du meinst also, Richard David wird nie sozialdemokratischer Bundeskanzler werden. Aus diesem Grund. Und auch nicht konservative. Helmut Kohl hat ja auch öfter mal geschwiegen, zum Beispiel als es um Spenden ging. Ja. Na gut, das stimmt natürlich. Ja, du darfst ja nicht vergessen, Kohl hat ein Ehrenwort anderen Leuten gegeben und dann geschwiegen. Manch anderer hat gesagt, ich gebe ihnen mein Ehrenwort. Ja. Was daraus wurde, wissen wir ja auch. Jutti, kannst du den Zusammenhang zwischen der Abschaffung des Buß- und Bettag und der Einführung der Pflegeversicherung erklären? Nein. Aber ich glaube, Norbert Blüm hatte seine Finger im Spiel, oder? Ja, das war 95. Ich weiß nicht, ob deine. Ja, doch, da war er Sozialminister. Damals hat man einfach einen Arbeitstag, einen Feiertag geopfert, weil die Arbeitgeber quasi in der Produktivität quasi keine Einbuße haben wollten. Okay. Weil sie ja weitere Sozialabgaben zahlen mussten. Also hat man gesagt, okay, wir geben euch. Entschuldigung. Ja, die kleinste Geige der Welt, ne? Ja. Ja, man hat damals einfach gesagt, okay, wir schenken euch dann dafür einen Arbeitstag mehr. Dafür bezahlt ihr quasi den Arbeitgeberanteil der Pflegeversicherung. Witzig aber war, wer hätte denn sonst zahlen sollen, den Arbeitgeberbeitrag? Wenn nicht der Arbeitgeber. Das ist eine sehr berechtigte Frage, die sich mir bis heute nicht so ganz erschlossen hat. Aber naja, so ist es halt in Deutschland. Was soll ich dazu noch sagen, außer mi. Also ja, das Schöne ist, in Sachsen hast du dafür beispielsweise, wenn ich es richtig weiß, den Heilige Dreikönigstag nicht beispielsweise. Mhm. Das heißt, als Liberaler aus Sachsen kannst du nicht einfach so zum Dreikönigstreffen fahren. Das ist bitter, richtig bitter. Und du hast auch nicht Happy Kadaver. Traurig. Wobei es drei Könige gibt es, glaube ich, auch nicht im gesamten Bundesgebiet. Ich meine, dass es in NRW auch kein Feiertag ist. Na, siehst du mal. Also ich weiß, dass es auch im Saarland kein Feiertag ist. Verrückt. Ich glaube, die feiern, dafür feiern die ja wiederum diesen lustigen, das Hohe Friedensfest. Ich dachte, die feiern... Nein, in Saarland feiern sie Maria Himmel. Da feiern sie den Bruder- und Schwestertag. Ja, und Maria Himmelfahrt. Ja, das auch. Ja. Juti, also den Zusammenhang kann man auch so erklären. Ja, gut, irgendwer hat halt ganz kräftig mi gesagt und die Sozialdemokraten waren gerade nicht am Ruder. Genau, also man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei den Muppets. Da gibt's ja auch diesen einen Assistenten, der macht auch immer nur Mi. Was feiert man denn an diesem Tag? Buße und dass man länger im Bett bleiben darf, dachte ich. Meinst du, in Baden-Württemberg könnten wir den Buß- und Bettag wieder einführen, wenn wir Winfried Herrmann davon überzeugen, dass es da um Busse geht? Nee, ich glaube nicht. Schade. Der mag doch ÖPNV und so ein eigener Feiertag nur für ÖPNV und Schlafen? Fände das super. Besser als Schnitzel- und Blowjob-Tag. Ah, okay, ich kann dir erklären, woher er herkommt. Oh, du bist so klug, dann mach das hier. Also seit Ende des 19. Jahrhunderts wird ein allgemeiner Buß- und Betttag am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag, ja, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, begangen, also 11 Tage vor dem ersten Adventssonntag, ja, beziehungsweise am Mittwoch vor dem 23. November. Ja, Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. Ach Gott, also ich wusste nämlich noch nicht, dass es einen Ewigkeitssonntag gibt. Ich wusste, es ist ein Totensonntag, aber der Ewigkeitssonntag. Ja, Totensonntag ist der volkstümliche Name, aber er heißt Ewigkeitssonntag an und für sich. Warum? Naja, weil den meisten Menschen das nicht klar ist, dass Tote trotzdem in der Ewigkeit weiterleben. Weil ist ja auch nur Humbug. Die leben ewig weiter. Ja, es ist sehr traurig. Weißt du, dann denkst du, hast die ganze Scheiße hinter dir und dann musst du das bis in alle Ewigkeit weitermachen. Ach du Schande. Ja. Ich überlege gerade, kann man die Ewigkeit feiern? Vor allem, feiert man nur die Ewigkeit von jetzt oder feiert man auch die Ewigkeit davor? Weil bis zum Urknall ist ja auch ein bisschen Zeit und was vor dem Urknall war, rein zeitlich, ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja. Ja, also das sind sehr schwierige, hochkomplexe Fragen, die sich endgültig erst dann klären lassen, wenn man gestorben ist. Und wieso beginnt das Kirchenjahr im Dezember? Warum nicht? Ja, wie ist das denn zu erklären? Weil ich meine, also wir sehen es ja so, also das normale Jahr beginnt im Januar und endet mit dem Dezember. Ja. Ja? Dann hast du dieses meteorologische Jahr, das ist Winter immer von Dezember bis Februar und so weiter und so fort, aber da gibt es ja keinen Jahresanfang irgendwie, beziehungsweise doch eigentlich schon, du fängst ja quasi mit dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter an wahrscheinlich, ja. Also beginnst du das März. Ja. Der Römer begann ja sein Jahr auch mit dem März, deswegen hat man ja quasi für Augustus und Cäsar den Julius und den Augustus geschafft, also Juli und August geschaffen, also genau. Beide mit 31 Tagen. Das haben die Römer übrigens im Februar. Ja. Ja? Das haben die Römer übrigens mit der CDU gemeinsam. Die beginnen auch das Jahr mit März. Tragisch. Deswegen hat man ja im Februar einfach die Tage weggenommen, weil, ja. Ja. In Aventurien wüsste ich jetzt gar nicht gerade, wo man, mit welchem Monat man beginnt, aber dazwischen sind die Namen. Ja, bin da auch raus. Aber ich glaube, man beginnt mit dem Preios, also ich glaube, irgendwann im Sommer. Ach so. Naja, also du siehst, man muss halt irgendwo anfangen. Ich meine, das ist ja auch vollkommen random, irgendwie im März anzufangen. Kann man auch am 1. Januar anfangen oder halt am 1. Advent? Am 1. Dezember. Nee, am 1. Advent. Der Kirchenkalender zählt, im Kirchenkalender beginnt die Woche am Sonntag. Ah. Und der erste Adventssonntag ist auch der Beginn des neuen Kirchenjahres. Okay. Aber war der Sonntag nicht der siebte Tag, an dem du ruhen sollst? Nein. Also beginnst du eigentlich am Montag nach dem Ewigkeitssonntag dein Kirchenjahr? Nein. Nein, nein, nein. Der endet am Sonnabend vor dem ersten Advent. Aha. Aber die Sonntage sind sind halt die Feiertage, aber damit beginnt die Woche im Kirchenkalender. Ich würde ja die Frage stellen, ob die Kirche irgendwas mit Drogen zu tun hat. Hast du schon? Aber wir haben diese Geschichte mit Weihrauch schon mal geklärt. Eben. Oh mein Gott. Ja. Naja, aber bitte denk dir ein komplexes, beschissenes System aus, wie du deine Kalenderberechnung möglichst kompliziert machst und du bist bis an die Ewigkeit Held der Wissenschaft. Gut, hier schreibt ein junger Mann, und das darfst du mal erklären, morgen ist in Bayern ja der Bus- und Betetag, ja. Aber nur die Schüler haben frei. Ich verstehe das einfach nicht. Entweder ist das ein Feiertag oder nicht. Wer zum Teufel hat sich diese dumme Regelung einfallen lassen? Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal schätzen, zu dem Zeitpunkt war es noch Edmund Stoiber. Der war mit dem Teufel im Bunde. Und damals war ja, wer war da Bildungsministerin in Bayern? War das noch die war die Strauß-Tochter noch zu jung. Ich habe keine Ahnung, bei Bildungsministern in Bayern kenne ich mich nie aus. Aber in dem Fall die CSU hat sich auf jeden Fall einfallen lassen, diese dumme Regelung. Auf der anderen Seite muss man es ja auch mal so sehen. Die Lehrer haben ja damit auch frei. Ja, nee, die müssen trotzdem in die Schule. Nee, die haben auch frei wahrscheinlich. Und ich vermute jetzt einfach mal ganz stark, dass der Philologenverband sich das ausgedacht hat. Nee, aber möglicherweise, also du hast ja in Bayern auch katholische Religionslehrer. Ja. Und die sind manchmal auch noch Priester. Möglicherweise gibt es da genügend Grund zu beten an diesem Tag und Buße zu tun. Möglicherweise, aber das Verstörende ist, dass das ja eigentlich, das ist doch tendenziell ein evangelischer Feiertag, dachte ich. Ja, aber möglicherweise könnten die Bayern da trotz allem genügend Buße tun. Ah, okay. Vielleicht ist in Bayern einfach so viel Buße zu tun. Für Köln wäre das auch ein super Feiertag. Ja, schon irgendwie. Was mich an der Frage ein bisschen verstört, ist ja der pure Neid, der da draus spricht. Da merkt man, dass dieser Mensch halt Bayer ist und kein Rheinländer, weil der Rheinländer weiß ja, man muss auch gönnen können. Also es klingt so, ja, also ich finde das total unfair, dass die frei haben. Ich will, dass die das weggenommen bekommen. Nee, Leute, einfach mal ein bisschen mehr gönnen. Fordert doch einfach mal mehr Feiertage für Religionen. Setzt euch dafür ein, dass eure musulmanischen mit Wombatantinnen, Wombatanten und Wombatunden ihre Feiertage zusätzlich noch bekommen. Dann setzen die sich im Gegenzug auch dafür ein, dass ihr für eure Pastafari-Religionen zusätzliche Feiertage bekommt. Ich glaube, mit mehr Feiertagen für allen könnten wir zu einer besseren Welt werden. Ich würde dann tatsächlich gerne die Aufklärungsfeiertage mir wünschen. Das ist vollkommen. Den Tag der Vernunft, den Tag des kategorischen Imperativs, den Tag der Vernunft. Jeder Tag ist Tag des kategorischen Imperativs. Dann natürlich. Handel jeden Tag steht so, dass du mit dem kategorischen Imperativ im Einklang stehst. Dann natürlich den Kant-Tag, der könnte auch für englischsprachige Einwanderer sehr interessant sein. Finde ich super. Wo wir beim Betttag sind. Hier stellt eine sehr interessante Frage, die könnte von uns sein, weil sie sehr spitzfindig ist. Ja. Der Buß- und Betttag ist nur in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag. Ja. Allerdings haben auch in Bayern die Schulen geschlossen. Ja. Jedoch müssen die Angestellten und Arbeiter in Bayern arbeiten. Ja. Jetzt aber die Frage, wie ist es mit der Berufsschule? Weil Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, ja. Aber auch keine echte Schulzeit mehr. Na, das sehen Berufsschullehrer naturgemäß anders, aber ich bin nicht dafür, da das Ego von Berufsschullehrerinnen, Lehrern und Wombats zu pinseln. Vor allem, wir haben ja gelernt, Lehrer haben ja an dem Tag einfach keinen Bock zu arbeiten. Lehrer haben eigentlich nie Bock zu arbeiten, so wie das in der Presse immer diskutiert wird. Und tatsächlich ist es so, dass, ja, auch wenn die Kinder dann frei haben an dem Tag, die Eltern möglicherweise auch Urlaub nehmen müssen. Ja. Also, dann könnt ihr auch wiederum Buße tun. Ja. Also, man kann seine Kinder auch alleine lassen, aber das Risiko muss man selber eingehen. Naja, seine Berufsschulkinder kann man meistens schon alleine lassen. Gerade die sollte man häufig nicht alleine lassen. Ich habe Azubis betreut. Und wie ist das eigentlich, wenn der Azubi an dem Tag arbeitet? und einen halben Tag Berufsschule hat. Ja, dann hat er einen halben Tag frei. Ja. Vielleicht. Und jetzt natürlich die große wichtige Frage. Liefert die Post am Buß- und B-Tag Briefe und Pakete aus? Ist die Post eine Schule? Naja, aber es ist ja Feiertag gesetzlicher in Sachsen. Ja. Das heißt, kriegst du da dein Paket oder kriegst du da kein Paket? Nö. Ist ja Feiertag. Da gibt es auch keine Pakete. Da, an Feiertagen muss man die Pakete ja bestellen, damit die dann an den Arbeitstagen ausgeliefert werden können. Dafür sind Feiertage da. Deshalb hat der Online-Shopping-Verband die Feiertage ja erfunden damals. Und danach das Internet, um sein Geschäftsmodell erst möglich zu machen. Okay, ich habe eingegeben Buß- und Betttag. Ja, das ist schön. Kann man Straßenbahntickets beim Schaffner kaufen? Man kann es versuchen. Ja, dann erklär mal, warum, wie kommt diese Frage, also sie ist ja auch sehr random hier drin. Ja. Das ist, Moment, das steht nicht in meinem Anforderungsprofil, dass ich das erklären muss. Bin ich der Webadmin von gutefrage.net? Bin ich für deren Suchfunktion verantwortlich? Für was soll ich hier eigentlich noch alles verantwortlich sein? Ich muss schon in ein Mikrofon reinquatschen und Richard David Precht regelmäßig kritisieren und Christian Lindner und also irgendwann muss ja auch mal gut sein. Ich habe noch nicht mal Buß- und B-Tag als Feiertag. Ja, eine weitere Frage. Darf man einen Kasten Bier mit in dem Bus nehmen? Ich vermute, weil der Bus und B-Tag, also mit dem Dreierles S, ja, gerne auch mal mit dem Bus, also dem einfachen S bei dem Bus verwechselt wird, kommen die Fragen natürlich auch zu Bus-Themen. Das könnte sein, ja, oder das Ding kann halt das SZ nicht. An und für sich. Vielleicht ist das gleich kodiert. Hier ist eine schöne Frage. Auch da kannst du natürlich sicherlich Antwort geben. Ich kann mir Mühe geben. Warum soll man im Bus nicht vorne aussteigen? Weil, erkläre den Menschen Zivilisation! Naja, weil der Busfahrer freundlich darum gebeten hat, dass du das nicht tust und vorne steigen die Leute ein, die ein Ticket kaufen wollen, denen läufst du sonst entgegen und das sorgt dafür, dass der Bus zu spät kommt. Also, ganz ernsthaft, was ist eigentlich aus dem gesunden Menschenverstand geworden? Naja. Haben diese Menschen, also ich meine, das ist ja elementarste Strömungslehre. Ja. Also ich habe nicht viel Ahnung von Physik, aber so viel kriege ich auch noch zusammen. Ja, das Interessante ist ja auch tatsächlich, was manche ja gar nicht wissen, wenn du in einen Fluchtweg mittendrin also vor eine Tür, ja, mittendrin eine Säule stellst beispielsweise. Ja. Nicht genau in die Mitte, sondern eine Säule. Dann werden sich zwischen Türrahmen und Säule die Menschen durchzwängen und es wird wesentlich mehr Fluss stattfinden, als wenn du alle Menschen auf diese eine Türe zurennen lässt. Ja. Das ist hochgradig flusseffizient, sowas, also da noch ein Hindernis hinzustellen, weil sich dann tatsächlich die Menschen da eher an so eine Säule orientieren. Ja, ja. Tatsächlich. Und es kann sogar dazu führen, dass, wenn man die Säule entsprechend gestaltet, dann kann sie sich wegen der unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeit kann sogar was abheben. Ja. Dann, hier kommt die Frage, seid ihr neidisch auf den Feiertag? Auf welchen? Also ich wäre gern... Sind Menschen, also auf den Buß- und B-Tag, sind Menschen neidisch, dass du am 22.11. einen Feiertag hast, statt ihn am 17.06. zu haben? Wahrscheinlich. Ohne Scheiß. Ist das dein fucking Ernst, lieber Fragensteller? Ist man neidisch, dass man mitten im November random einen Feiertag hat bei Arscheskälte und Nebel, anstatt ihn im Sommer schön zu genießen. Es soll Menschen geben, die den Herbst total toll finden. Ja, nur der November ist schon der Arschlochmonat des Herbstes. Der ist schon dieses nass, kalt, nebelig und viel zu dunkel. Ja. Weißt du, so diese goldenen Herbsttage im Oktober und September. Ja, wunderbar, macht da einen Feiertag und alle sind happy. Aber so November. Ja. Also, November ist schon so das Arschloch unter den Monaten irgendwie. Ja. Zumindest was Feiertage angeht, da noch einen Feiertag zu haben. ist relativ sinnfrei. Ja, ja, ich sehe das schon. Also es hat ja auch seinen Grund, warum es der No-Nut November geworden ist, weil der Monat ist eh schon so deprimierend, dann macht es auch nicht noch schlimmer, wenn du gar nicht mehr fäbst. Gut, und last but not least, die entscheidende Frage auch, die ist noch randomer als vieles andere. Warum seid ihr Frauen, also du bist jetzt einfach mal die weibliche Seite, du bist ja unser Bottom quasi, warum seid ihr Frauen unzufrieden, wenn der Mann weniger verdient als ihr? Naja, weil die Sache ist relativ einfach, lieber Fragensteller. Wenn du weniger verdienst als ich, dann kann ich mir von meinem Geld Schuhe kaufen, aber von deinem Geld keine zusätzlichen Schuhe. Wenn du mehr verdienst als ich, weiß ich, dass ich mir von meinem Geld zusätzlich zu meinen Ausgaben noch neue Schuhe leisten kann. Das heißt, ich kann mir auch von deinem Geld, dass du mehr verdienst als ich, definitiv auch noch Schuhe leisten. Dazu habe ich nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch einen schönen Busenbetttag. Macht's euch hübsch. Bleibt im Bett. Bumst mal wieder. Ansonsten haltet Buse, betet und ja, viel Spaß. Tschüss.